So, moin moin zusammen, hier ist Ole vom Podcast Picknick im Kopf. Ich grüße euch ganz herzlich. Es ist Donnerstagmorgen, 6:15 und es geht heute um, ja, mal was echt anderes. Gestern ist nämlich Diego Maradona gestorben, einer der für mich größten Fußballer, die es gegeben hat. Und da möchte ich mal kurz ein paar Worte zu sagen. Also ich bin 72 geboren, habe diese WM, wo Argentinien Weltmeister wurde, 86 natürlich gesehen und miterlebt und mitgelitten. Mit der Hand Gottes, dieses berühmte Tor. Schon krass. So, und irgendwie, naja, das war auf jeden Fall ein Fußballer, der, wenn der den Ball hatte, der war echt, der ging nicht mehr weg. Da gibt's wenige Spieler heutzutage. Ich schätze auf jeden Fall mal ein, definitiv ist es Lionel Messi, der auch irgendwie, sobald er den Ball hat, ganz, ganz schwer von ihm zu trennen ist. Nun gut, auf jeden Fall Maradona, ein Genie. Und ich glaube aber auch, oder das weiß man natürlich, dass er irgendwann auch die Grenze zum Irrsinn auch gerne mal überschritten hat. Bewusst, unbewusst, mag ich jetzt nicht sagen. Aber das war halt einer, der hat echt schon auf der, ja, am Limit und gerne auch mal über dem Limit gelebt. Ne? Sehr, sehr, sehr, sehr traurig, weil es irgendwie doch eine Ikone des Sports ist. Ne? Wieder eine weitere Ikone, die irgendwie von uns gegangen ist. Damit möchte ich jetzt natürlich ganz klar Disclaimer. Jeglichen Verlust, den jeder hat aus einem engeren, erweiterten Kreis, den kann man natürlich nie mit sowas gleichsetzen, wirklich nicht. Nur das sind halt Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens oder Ikonen des Sports oder des Entertainments. Naja, die haben einen natürlich auch vielleicht begleitet. Ne? So zum Beispiel, was mich damals wirklich umgehauen hat, das war glaube ich 2009 oder 2008, der Tod von Michael Jackson. Da war ich gerade mit ein paar Kumpels, waren wir tauchen, kamen zurück und dann haben wir am Flughafen diese Nachricht gesehen. Und da war ich echt ein, zwei Tage irgendwie, weiß ich nicht, so echt so geschockt. So eine kleine Schockstarre, weil ich das gar nicht vorstellen konnte. Ich meine, ich bin mit seiner Musik aufgewachsen. Als das Video Thriller rauskam, da habe ich echt nachts um 12 oder irgendwie um 11 Uhr nachts, ich glaube, die Sendung hieß Formel 1 oder so. Vielleicht erinnert das wer. Kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher, den hatte ich angestellt, ganz das Bild runtergedreht, damit meine Eltern das nicht sehen, und hat mir das Video reingepfiffen, weil am nächsten Tag ging es darum, wer hat das Video gesehen oder nicht in der Schule. Ja, das war schon krass. Parallel dann natürlich noch sind andere Ikonen, die noch leben, ne? Madonna oder Metallica, Red Hot Chili Peppers, was ich meine, entsprechend der Musikrichtung natürlich, ne? Aber so, die waren natürlich immer präsent in allen Charts. Und danach war eigentlich nochmal so irgendwie, was ich auch nicht verstehen konnte, wo ich auch erstmal so überlegen musste, ob das nun ist. Es war auf jeden Fall Prince, weil ich den auch echt super viel gehört habe. Und dann halt auch, ne? So, und im Sportbereich war es für mich dann natürlich jetzt Maradona, wo ich sage nur gut, zu dem hat man schon einen gewissen Abstand gewonnen. Aber einer, der ist, wo es mich auch umgehauen hat, das war Kobe Bryant, ich glaube vor 2 Jahren. Auch dahergehend, weil ich eigentlich immer die Lakers bewundert hatte, ihn zusammen mit Shaq O'Neal auch immer verfolgt habe, immer gerne auch NBA geguckt habe. Und kurz vor seinem Tod gab es noch eine Podcast-Folge von Louis House, wo er ihn interviewt hat. Diese Folge verlinke ich hier unten. Und das war eine grandiose Folge. Und kurz danach hat Louis House nochmal eine Folge aufgenommen, direkt nach der Todesnachricht von Kobe Bryant. Und ich verlinke mal lieber diese Folge, weil da macht er noch so ein kleines Intro, erzählt etwas. Und das ist echt so ziemlich, ziemlich bewegend, wenn man natürlich eine Verbindung zu diesem verstorbenen Basketballer hat. Aber ich denke, das ist halt so, wenn man irgendwie jetzt so 48 ist, dass dann so Ikonen oder ja, Ikonen aus Sport, Entertainment oder der Kunst oder egal aus welchem Bereich, aber halt so deine Ikonen, wenn da so, wenn die halt sterben, dann bist du doch irgendwie mal so ein bisschen, naja, fühlt sich schon komisch an, ehrlich gesagt. Nun gut, also ich wünsche euch einen wunderschönen Donnerstag, seid glücklich, habt viel Spaß, kümmert euch um eure Familien, alles Gute, euer Ole, tschüss.